ich finde ja immer, dass da was ganz Magisches passiert. Ich denke mal fast, man schreibt als Schriftsteller eigentlich die Worte auf, damit die dann irgendwann laut gelesen werden, weil sie dann ihren Klang zurückbekommen. Wir vergessen das ja so ganz schnell, weil wir uns so ans gedruckte Wort gewöhnt haben, dass die ja eigentlich klingen. Arbeiten Sie beim Schreiben mit Vorlesen? Ja, ganz intensiv. Wenn ich erstmal in der dritten oder vierten Fassung eines Buches bin, fange ich an, mir das immer laut vorzulesen, während ich schreibe, weil man bei nichts deutlicher merkt, ob was nicht funktioniert. Und dann ist es natürlich immer das Allerwunderbarste, wenn man dann in irgendeiner Schulklasse oder vor Kindern in der Geschichte laut vorliest und richtig merkt, wie die anzuatmen beginnt. Gilt das auch für den berühmten ersten Satz eines Buches? Oh, für den gilt das ganz besonders nicht. Da macht man ja die Tür mit auf. Das heißt, wenn der nicht gut klingt, dann fällt die Tür gleich wieder zu. Gibt es eine berühmte Geschichte bei Albert Camus? Kennen Sie die Pest, dieser Angestellte im Rathaus Grand, der einen Roman schreiben möchte, aber der über den ersten Satz partout nicht herauskommen will? Das ist Ihnen aber noch nie passiert. Ja, ich glaube, da muss man ganz schnell weiter und den ersten Satz später finden. Das ist ganz gefährlich, wenn man den dann gleich perfekt haben will, denn das gelingt sehr selten. Frau Funke, die Bücher, die Sie geschrieben haben, gehören längst zum Kanon. Welche weiteren Klassiker der Kinder- und Jugendbuchliteratur sollten Eltern ihren Kindern vor allem vorlesen? Was gehört unbedingt dazu? Was empfehlen Sie? Es ist natürlich da die große, große Frage, mit welchem Alter wir es hier zu tun haben. Nicht? Aber sagen wir mal so, ich würde immer sagen, bei den Kleineren, also fangen wir mal bei den Jüngeren an, würde ich immer sagen, dass man Astrid Lindgren liest, immer noch und immer wieder. Und da muss man sehen, ob das Kind lieber Geschichten über den Michel hört oder vielleicht doch schon die Brüder Löwenherz, was mein Lieblingsbuch von ihr ist. Dann gibt es den Hobbit von Tolkien, mit dem ich die allerwunderbarsten Vorleseerfahrungen gemacht habe bei meinen Kindern. Ich glaube, man sollte auch immer gucken, was für ein Kind habe ich denn da vor mir? Will das fantastische Geschichten hören? Will das ganz realistische Geschichten hören, denn das gibt's ja durchaus. Ich habe immer gesagt, wenn ich meine Zuhörer vor mir habe, wie viele Drachenreiter sind hier, wie viele wilde Hühner? Weil das oft schon sehr verschiedene Leser sind, mit sehr verschiedenen Bedürfnissen. Wir sprechen von den Kindern. Ein Teil von deren Lebenswelt ist längst digital. Internet, E-Mails liefern uns Milliarden Wörter per Mausklick. Wie wirkt sich diese Allgegenwart, ständige Verfügbarkeit von Texten aller Art auf Sprache aus? Ja, auch da. Es gibt, glaube ich, sehr, sehr viele Dinge zu beobachten. Und viele sind nicht so eindeutig, wie das im Moment oft eingeordnet wird. Oh Gott, was passiert jetzt? Die Lesekultur geht verloren. Das Erstaunliche ist ja, dass Kinder im Moment mehr mit Wörtern kommunizieren als je zuvor. Die gehen ja nicht ans Telefon, die texten. Da entsteht natürlich eine andere Art von Sprache. Ich finde aber, dass wir der trotzdem Respekt zollen sollten. Und was sehr interessant ist, und da haben mich auch erst Kinder darauf aufmerksam gemacht, es gibt ja auf dem Internet inzwischen unglaublich viele Seiten, auf denen Kinder selber schreiben. Hier heißt das Fanfiction.com, wo sie ihre Lieblingsfiguren zum Leben erwecken. Da habe ich hunderte von Geschichten über meine Figuren gefunden. Das heißt, es besteht ein unglaublicher Drang zurzeit, bei Kindern Geschichten zu erzählen. Und was ich von einigen Teenagern gehört habe, ist, dass die sich auch inzwischen zusammentun und Geschichten erzählen, indem die nämlich auf dem Internet Software haben, mit denen sie von drei Computern aus die gleiche Geschichte schreiben und da auch reinschreiben. Sodass da im Moment ganz seltsame und ungewöhnliche Dinge passieren, wo ich manchmal denke, na also, trotz der Krise, in der ja das Buchgewerbe sicherlich ist, aufgrund der Umstellung aufs Elektronische, ist da aber doch was am Passieren, das uns vielleicht irgendwann viele große Erzähler bringt. Würden Sie anders schreiben, wenn Sie wüssten, dass Ihre Werke nicht mehr auf Papier gedruckt, sondern elektronisch, also im E-Book, gelesen würden, ausschließlich? Das würde ich wahrscheinlich erst wissen, wenn das dann so wäre. Ich merke bei mir noch nicht, dass sich da irgendwas ändert. Ich schreibe sowieso seit Jahrzehnten auf einem Computer. Für mich ist das, glaube ich, wesentlich bedenkenswerter als Illustrator, weil man da natürlich sehr, sehr darüber nachdenkt, es auf Papier zu sehen und dieses Gefühl zu haben. Das heißt, Sie nehmen diese Entwicklung eher mit weinendem oder mit lachendem Auge zur Kenntnis? Ich habe beides, ein lachendes und ein weinendes. Ich glaube eher, dass was passieren wird, dass Bücher wahrscheinlich irgendwann auf Papier was relativ Kostbares sein werden, fast sowas wie Antiquitäten. Ich glaube, dass es immer Bücher auf Papier geben wird, weil wir die Schönheit eines Buches auch wiederentdecken. Aber das wird natürlich nicht unbedingt im Taschenbuch so sein. Vielleicht, und das ist jetzt nur meine wilde Theorie, werden einfach die billigen Bücher verschwinden, weil sie einfach so viel leichter auf dem Bildschirm zu lesen sind und weil Menschen die heute sowieso schon wegschmeißen, nach dem Urlaub nicht wieder mit nach Hause nehmen, während das schöne Buch zurückkommt, weil es dadurch ja im Grunde sowas wie ein Lustobjekt wieder wird.